Es ist noch dunkel, als Carsten Zara zu Hause ankommt. Trotzdem sieht er das Zeichen neben der Eingangstür sofort. Zoom. Er schnuppert. Die rote Sprühfarbe ist noch ganz frisch. Kann denn dieser Idiot nichts Vernünftiges machen? Denkt der Detektiv. Vielleicht lernen, wie man ein Z richtig schreibt oder was Anständiges arbeiten, wie zum Beispiel der fleißige Zeitungsmann mit seiner großen, schweren Tasche. »Guten Morgen«, ruft Carsten Zara gut gelaunt. »Sie können mir die Zeitung gleich mitgeben.« »Hier, bitte sehr«, sagt der Mann freundlich und reicht ihm den Abendkurier. »Vielen Dank und einen schönen Tag noch«, antwortet der Detektiv. Während er die Treppe hinaufgeht, sieht er auf der Titelseite das große Bild des brennenden Hauses in der Magnusstraße und ein kleineres mit dem Porträt des getöteten Bewohners. »Wer rettet uns vor dem Feuermörder?« steht in riesigen Buchstaben darüber. Mit einem Schlag ist Carsten Zaras gute Laune weg. Seine Stimmung wird auch nicht besser, als er in die Wohnung zurückkommt. Auf dem Fußboden liegen etwa 30 bunte Fotos im DIN A4-Format. Am Computerdrucker blinkt ein rotes Warnlicht. »Was hast du denn mit meinem Drucker gemacht?« »Die Farbe ist aus«, antwortet Leo. »Das macht aber nichts. Es ist sowieso kein Fotopapier mehr da.« »Sag mal, weißt du eigentlich, was das Zeug kostet?« »Reg dich nicht auf, Mann«, sagt Leo und zeigt auf die Fotos. »Ich wollte die Bilder einfach mal alle nebeneinander sehen. Guck mal, ich habe 3 Gruppen gemacht, für jedes Haus eine. In der Mitte liegt das Bild von unserem Graffito und drumherum die Vergrößerungen von den verschiedenen Tags.« Der Detektiv vergisst das Fotopapier und den Drucker. Sein Blick wandert von einer Gruppe Bilder zur nächsten. Wieder fällt ihm auf, wie perfekt die Graffiti gemacht sind. Es sind keine Schmierereien wie die Tags, sondern richtige Kunst. Trotzdem hat er sofort wieder ein negatives Gefühl. Was bringt 3 junge Leute dazu, solche schrecklichen Bilder an Hauswände zu sprühen? Ist unsere Gesellschaft wirklich so brutal, so hoffnungslos und so egoistisch? Er schüttelt den Kopf. »Tut mir leid«, sagt er leise. »Eure Graffiti bringen mich jedes Mal richtig runter. Ich kann euren Hass nicht verstehen. Wie könnt ihr denn überhaupt weiterleben ohne jede Hoffnung?« »Es sind nicht die Bilder«, erwidert Leo. »Unsere Welt bringt dich runter. In einer solchen Welt kann man nicht richtig leben. Man kann nur gegen sie kämpfen.« »Ja, ja, das wollten schon viele. Und dann haben sie alle die Welt noch brutaler gemacht.« Wenn du mit schlechten Mitteln gegen das Schlechte kämpfst, wirst du selber schlecht. Denk mal an die Terroristen. Gegen das Schlechte gibt es nur ein wirksames Mittel. Selbst besser werden und Gutes tun. Mann, du redest ja wie unser Religionslehrer. Tja, vielleicht bin ich ja genauso klug. Na, wenn du so klug bist, dann wollen wir doch mal sehen, ob dir an den Fotos hier etwas auffällt.